erst das erste Mal, dass wir im Saarland sind. Deswegen sind wir auch wahnsinnig aufgeregt. Das letzte Stück bei uns von unserer Single, die Ende Januar rauskommt. Nicht wie fälschlicherweise in der Musikpresse angekündigt, nicht im November. Nein! Von Elvis, Tiger Man. Well, I'm the king of the jungle and they call the Tiger Man. I'm the king of the jungle and they call the Tiger Man. If you cross my path, you take your whole life right in your hand. Well, I got a fallen mountain and I call for back and back. Gracias.